Und nun folgt die Rachekönigin. Die Rachekönigin. Hörspiel von Tove Granqvist. Aus dem Schwedischen von Jutta Zimmer. Die Königin lag unter der Daunendecke und fühlte sich unentbehrlich. Bald würden ihre 7 Kinder hereingetrippelt kommen, um sie zu wecken. Sie würden alle darum wetteifern, sie auf das Beste zu bedienen. Eins würde das Frühstückstablett tragen. Ein anderes würde frisch gepflückte Blumen in seiner Hand halten. 2 würden singen. Wer würde wohl heute am nettesten sein? Würde ihr jemand eines ihrer Lieblingsgedichte aufsagen? Vielleicht ihr ältester Sohn. Er wusste für gewöhnlich, was man von ihm erwartete. Na, bis dahin war es noch lange hin, dachte die Königin. Später dann saß sie vor dem Spiegel und studierte die Miene ihrer Kammerzofe, während diese die Tiara auf ihrem Kopf feststeckte. Die Königin lächelte über die Konzentration der Zofe. Sag, Beata, bin ich eine gute Herrscherin? Natürlich, euer Gnaden. Die beste, die man sich denken kann. Und was sagen die anderen? Alle denken so, euer Gnaden. Bist du ganz... Au! Jetzt hast du mich gestochen. Verzeiht, euer Gnaden. Verzeiht. Es soll nie wieder vorkommen. Ihr müsst mir vergeben. Es war ein Versehen bei allem, was mir heilig ist. Bitte lasst mich bleiben. Wenn euer Gnaden mich entlassen, wird niemand mehr mit mir reden wollen. Oh, lasst mich doch bleiben. Ich werde alles tun, wenn ich nur bei euer Gnaden bleiben darf. Wie viele Märchen habe ich mir nicht schon selbst erzählt? Stina, Lotta, Lena, Amanda, Maria, Susanna. Was spielen sie wohl heute? Immer 2 und 2. Deswegen darf ich wohl nicht dabei sein. Das ergäbe dann ja eine ungleiche Zahl. Und dann würde man ja auch nicht mehr Paar spielen können. Und auch nichts anderes mit Paaren. Klar, es gibt Spiele, die man zu dritt spielen kann. Aber die sind wohl nicht so lustig. Jetzt kommen sie hierher. Nein, doch nicht. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen. Nein. Vielleicht kommen sie doch her. Warum will ich das? Ich weiß ja, warum sie kommen, falls sie es tun. Lieber Gott, mach, dass sie nicht kommen. Bente? Hm? Schau mal. Deine Schülerin steht schon wieder ganz alleine. Schwester? Ja, schon traurig. Willst du was dagegen unternehmen? Gott, was soll ich denn dagegen unternehmen? In der Klasse darüber sprechen. Ein Elternabend irgendwas. Also wie sähe das denn aus, wenn ich jedes Mal die Eltern hierher schleifen würde, sobald jemand ein bisschen aufgezogen wird? Ich würde doch glauben, dass ich mit meiner Arbeit nicht zurechtkomme. Ein bisschen aufgezogen? Ich möchte doch behaupten, dass die Grenze, was dieses Mädchen hier betrifft, überschritten ist. Hast du jemals daran gedacht, dass es vielleicht einen Grund gibt dafür? Dass es etwas in ihr selbst ist, warum die anderen sich ein bisschen schwer tun mit ihr. Ja, sie ist nicht gerade entgegenkommend. Ja, genau das meine ich. Hast du sie jemals lächeln sehen? Ja, also. Die Schule des Lebens kann manchmal etwas hart sein, aber trotzdem hat jeder Einzelne immer noch die Verantwortung für sich selbst, für sein eigenes Leben. Hey Jungs, jetzt hört doch auf, euch zu verprügeln! Und Sessa, geh und spiel mit den anderen! Lieber Gott, betete Sessa an den Abenden, mach, dass ich morgen krank bin, damit ich nicht dorthin gehen muss. Sie betete immer mit gefalteten Händen. Sie hatte Angst, dass ihr Gebet sonst nicht erhört werden würde. Oder dass Gott sauer darüber werden würde, wenn sie sich nicht die Mühe machte, die Finger ineinander zu verschränken. Einmal hatte sie sogar daran gedacht, niederzuknien. Aber einen gewissen Stolz besaß sie wohl doch. Aber Danke zu sagen war auch wichtig. Sie erinnerte sich an die Geschichte von den zwei Engeln, die auf einer Wolke standen, ein jeder mit seinem Korb, den sie in regelmäßigen Abständen von der Erde zu sich heraufzogen. Der eine Engel war stets froh, denn sein Korb war immer übervoll. Der andere Engel dagegen war immer niedergeschlagen, weil sein Korb so leer war. Der Korb des frohen Engels trug Gebete und Wünsche. Der Korb des traurigen Engels war deswegen so leer, weil diejenigen, deren Gebete erhört worden waren, so oft vergaßen, sich zu bedanken. Henrik, sie kommt aus einem zerrütteten Elternhaus. Ach so. Sessas Mutter war ziemlich beleidigt, als ich ihr vorschlug, Kontakt mit einem Psychologen aufzunehmen, wegen Sessa. Es ist ja nicht normal, sich so ausgestoßen zu fühlen. Aber Personen, die sich schuldig fühlen, reagieren oft so. Sessas Mutter ist schon ein bisschen älter. Älter sogar als Sessas Vater. Oh je. Naja, sie hat mir versprochen, die Sache zu überdenken. Aber ältere Menschen haben ja so viele Vorurteile. Man wird sehen. Aber wie steht's mit denen, die sie mobben? Hast du mit denen gesprochen? Haben sie einen Grund genommen? Mobben. Dass du immer so übertreiben musst. Mobben, mobben, das ist ein Modewort. Heutzutage nennt man alles Mobbing. Trittst du in der Essensschlange zufällig jemandem auf den Zeh, wirst du sofort als Mobber abgestempelt. Ihre Klassenkameraden ziehen sie ein bisschen auf, das ist alles. Das ist auch völlig normal. Klar ist das im Moment vielleicht ein bisschen schwierig, aber das geht doch vorbei. Und während des Unterrichts ist es ja überhaupt kein Problem. Kinder sind eben, wie sie sind. Ja, grausam. Danke Gott, dass Lotta heute nach der Schule mit mir nach Hause gegangen ist. Ich habe ihr versprochen, es niemandem zu verraten. Sie kann wahnsinnig ätzend werden. Aber zu mir zum Spielen zu kommen, das traut sie sich nicht. Jemand könnte sie sehen. Sie haben alle Angst davor, so behandelt zu werden wie ich. Ich würde so wollen, dass sie kommt. Gott, mach, dass Papa zurückkommt. Es ist ja nicht Mamas Schuld. Aber es hat wohl keinen Sinn, dafür zu beten. Das verstehe ich schon. Aber mach, dass Lotta mich besucht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du bist ja immer noch ihr Vater. Ich habe mit ihren Lehrern gesprochen. Sie wirken beunruhigt, weil sie so in sich gekehrt ist. Sie hat nie irgendwelche Freunde hier. Sie meinen, dass wir einen Psychologen aufsuchen sollten. Zuerst bin ich ja böse geworden. Es ist doch alles in Ordnung mit Sessa. Aber vielleicht sieht man das als Eltern ja nicht so. Das ist ganz normal heutzutage. Ja, ja, ja, ich finde, sie sollte hingehen. Es ist ja zu ihrem eigenen Besten. Sie wissen ja wohl, was sie sagen in der Schule. Was du damit zu tun hast? Also das ist jetzt wieder typisch, das... Hör zu, ich scheiß auf das, was deine minderjährigen Flittchen sagen, nur weil sie auf dem Gymnasium mal was von Psychologie gehört haben. Danke für deine Hilfe. Mama, wein doch nicht. Geh. Leg dich schlafen. Und das hier geht dich nichts an. Aber Mama... Leg dich hin, hab ich gesagt. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du sollst zum Psychologen. Wie du siehst, habe ich keinen weißen Kittel an. Das ist, damit du keine Angst vor mir zu haben brauchst. Du kannst ganz offen mit mir sprechen. Du bist hier, damit ich dir helfe. Gut, weil da ist keiner in der Schule. Ich habe Schweigepflicht. Das bedeutet, dass ich nichts von dem weiterberichten darf, was du mir erzählst. Verstehst du? Du brauchst überhaupt nicht nervös zu sein. Sag nur, wie es ist. Magst du Tiere? Was? Ja, magst du Tiere? Doch. Was für Tiere magst du? Warum? Magst du Hunde? Was für Hunde? Wusstest du, dass man den mit den schwarzen Flecken Dalmatiner nennt? Und dann haben wir da noch den Dackel, der hat ganz kurze Beine. Des Weiteren gibt es da noch Schäferhunde und Doggen. Sessa wuchs auf. Sie zog sich von allem zurück. Andere Menschen traf sie nie mehr als einmal. Sie hatte ihre Mutter abgehakt. An ihren Vater versuchte sie sich nicht mehr zu erinnern. Er war der König in ihrem Leben gewesen. Ein unerschrockener Herrscher. Bis er versagt hat. Jetzt wollte sie niemanden mehr, der sich um sie kümmern sollte. Jetzt suchte sie nur noch Zerstreuung. Während sie darauf wartete, dass das Leben ein Ende nehmen sollte. Das Metall glänzte verlockend auf der Bartheke. Es zog immer das Interesse der Männer auf sich. Sie fragten sich, was es war, ob es wirklich an. Sie hörte, wie ihre Ablösung für den Abend kam. Was hast du da? Wonach findest du, sieht es aus? Vielleicht eine Theaterrequisite? Bist du Schauspielerin? Glaub, was du willst. Ich bin doch sicher nicht der Erste, der dich aufgrund dieses Dings da zu einem Drink einlädt. Was trinkst du? Wodka. Das ist ein Greifer. Anstelle einer Hand. Anstelle meiner rechten Hand. Es ist nicht so tragisch, wie es scheint. Ich war eh schon Linkshänderin. Hast du mal Hörkolmen besucht? Bist du auf Hörkolmen gewesen? Ich hab mal davon gehört. Na, und? Die hatten keine Kamele da. Kamele? Warum interessierst du dich besonders für Kamele? Was haben Kamele... Jetzt hören Sie mir mal zu. Die machen mir Schwierigkeiten in der Schule. Nie darf ich mitspielen. Die sagen, dass ich hässlich bin. Und das ist noch lange nicht alles. Helfen Sie mir. Immer eins nach dem anderen. Die Kamele. Wie war das mit denen? Wolltest du auch Dromedare sehen oder waren es nur Kamele? Das Kamel hat nämlich zwei Höcker. Auf diese Weise unterscheidet man es von den Dromedaren. Sessa weinte, als sie vom Psychologen kam. Das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit weinte sie. Gab es denn niemanden, der sie verstand? Gab es niemanden, der sie verstehen konnte? Hatten die anderen recht? War sie es, mit der etwas nicht stimmte? Was hatte sie nur getan? So viel sie auch nachdachte, sie konnte nicht eine einzige vernünftige Erklärung dafür finden, warum sie wie eine Pestkranke behandelt wurde. Nein, im Grunde wurde sie noch schlimmer behandelt. Niemand hatte auch nur das kleinste Fünkchen Mitleid mit ihr. Jetzt begriff sie, wie einsam sie war. Ihre Schulkameraden hassten sie. Die Lehrer rührten keinen Finger, um die Quälereien zu verhindern. Und ihre Eltern. Sie versuchte, einen Entschluss zu fassen. ich werde Mama nichts davon erzählen, wie es in der Schule ist. Sie will, dass es mir gut geht, dass ich normal bin. Ich werde sagen, dass ich lieber Bücher lese, als mit Freunden draußen zu sein. Dass es wichtig ist, gut in der Schule zu sein, das wird sie mir wohl glauben. Und vielleicht kann sie mir verzeihen, dass Papa uns verlassen hat. Vielleicht hört sie auf, mich zu hassen. Papa wollte eine richtige Familie haben. Mit einer gewöhnlichen Tochter. Nicht mich, die... Was spielt es für eine Rolle, ob es mich gibt oder nicht? Siehst du, Gott, dass ich jetzt auf die Knie falle? Wenn du mir nicht antwortest, wenn du mein Gebet nicht erhörst, erhöre dann das einer anderen. Gib mir Rache, dann kann ich verschwinden. Gib mir Kraft, damit ich mich rächen kann, Gott. Oder wer auch immer. Mit festen Schritten ging sie in die Schule. Jetzt würde sie ihnen zeigen, dass sie jemand war, mit dem man zu rechnen hatte. Sie betrat das Klassenzimmer. Es war leer. Die übrigen Schüler waren noch nicht aus der Pause zurück. Sessa ging vor zur schwarzen Tafel. Sie nahm die Schere, die dort an einem Haken hing. Ihre Klassenkameraden kamen herein. Zuerst nahmen sie keine Notiz von dem, was sie tat. Aber bald verbreitete sich eine unbehagliche Stimmung unter ihren Plagegeistern. Es war mucksmäuschenstill. Bis auf die Laute, die die Schere von sich gab. Es roch süß. Nach Blut. Sie wunderte sich darüber, dass es nicht besonders weh tat. Obwohl die Schere alles andere als scharf war. Sie genoss die Aufmerksamkeit und den Schrecken, den sie verbreitete. Da ging der Ringfinger dahin. Die Schüler saßen immer noch wie paralysiert. Von Sessa, von der Schere, den abgeschnittenen Fingern und dem Blut. Sessa konnte sehen, wie sie litten. Und vielleicht sahen sie ein, dass dies hier ihr Werk war. Als sie mit dem Daumen fertig war, ging sie hinaus. Ruhig, würdevoll. Das hast du gut gemacht. Bereust du es? Kein bisschen. Tüchtig, Sessa. Sieh mich an. Du bist sehr schön. Wirst du geliebt? Ich werde gefürchtet. Und das ist besser. Ja, das ist besser. Wer bist du? Ich bin du. Aber ich bin niemals schwach. Komm, du musst noch ein kleines Stück gehen. Bis du den König triffst. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Das Leben ist nun mal so. Jetzt wird es langsam Zeit. Er legte seinen Arm um meine Taille. Er hielt mich mit festem Griff. Und das war nicht unbehaglich. Ich wurde nervös. Irgendetwas ging da vor sich. Du zitterst. Ich wünschte, du hättest das mit deiner Hand nicht gemacht. Ich versuchte, die Gleichgültige zu spielen. Ich strich mir einige Haarsträhnen von der Greifespitze, die sich dort verfangen hatten, und lenkte meine ganze Konzentration auf sie. Ich weiß noch, dass ich mich fragte, ob das Flusen von meinem Pulli waren. Er kam nicht näher, aber ich spürte, dass er an mich dachte. Und ich hörte seinen Atem, deutlich. So hatte ich früher nie reagiert. Früher waren Männer nur Spielsachen für mich gewesen. Sie waren leicht zu manipulieren, nachdem sie einmal von meinem Greifer verzaubert worden waren. Er versprach sowohl Liebkosung als auch Schmerz. Und diese Idioten fielen jedes Mal darauf rein. Jetzt war es kein Spiel mehr. Zumindest war es nicht mehr mein Spiel. Ich hatte nicht die geringste Kontrolle über das, was da passierte. Ich wusste nur, dass ich diesem Mann überall hin folgen würde. Dass ich tun würde, was immer er wollte. Und gerne auch ein bisschen mehr. Ich sehe, du hast verstanden, dass du mein bist. Nun wirst du mit mir nach Hause kommen und mein Bett mit mir teilen. Ich habe dich früher schon mal getroffen. Ja, vor langer Zeit. Du kannst mich Papa nennen. Jetzt wirst du ich. Der König hatte seine Sessa ins Reich der Rache geholt. So wurde sie ein Teil der Tradition. Sie war ihrem Vater geweiht, wie er seiner Mutter geweiht gewesen war. Ihre Kinder hatten auch ihren Vater zum Vater. Sie fragte nicht, wie alles zusammenhing oder warum es so geworden war, wie es war. Sie wollte nur alles vergessen, was es früher gegeben hatte. Und sie machte sich hart wie Stahl. Sie wurde von allen gefürchtet. Und sie genoss es. Gnade. Gnade, Euer Majestät. Ja, ja. Steh jetzt wieder auf und mach das hier fertig. Oh, danke, Euer Gnaden. Danke. Danke. Na, verdient hast du es ja nicht. Aber für dieses Mal wollen wir es gut sein lassen. Horch, sie warten auf mich. Ich bin niemals nervös, wenn ich da rausgehen soll. Hast du das bemerkt? Und doch stehen dort ein paar tausend Menschen und warten auf mich. Ich bin bereit. Meine Untertanen. Die Trauerzeit ist vorüber. Liebt ihr mich immer noch? Bin ich immer noch die schönste Königin im Universum? Die begehrenswerteste? Die intelligenteste? Ihr seid treu. Dafür werde ich euch belohnen. Aber erst später. Zunächst eine Warnung. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass die Freundschaft ihr hässliches Haupt wieder erhoben hat. Ihr schweigt? Soll ich das so deuten, dass ihr von nichts wisst? Oder? Der, welcher Freundschaft in den Augen seines Nächsten sieht, soll diese sofort mit Stumpf und Stiel ausrotten. Die einzige Loyalität, die euch erlaubt ist, ist die zu mir, eurer Herrscherin und Königin. Was ist mehr wert als Gerechtigkeit? Und gerecht ist, dass ich, die einmal die Geringste war, die Hässlichste, die am meisten Gehasste, heute eure Königin bin. Ihr habt nicht begriffen, dass ich eine Prinzessin war. Und ihr habt nicht eingesehen, dass ich aufwachsen und meine Rache einfordern würde. Macht jetzt keine Fehler. Rottet alle Freundschaft aus. Vergesst die Liebe. Das ist nicht, was ihr braucht. Jeder Mensch hat ein Recht auf Rache. Aber jetzt zu erfreulicheren Dingen. Der König ist nun bald ein Jahr tot. Was bedeutet, dass die Trauerzeit zu Ende ist. Und ich nun die Macht über euch habe. Das werden wir feiern. Ihr dürft wieder opfern. Ich fordere 100 abgeschnittene Finger auf eine Silberschale. In meiner großen Güte wünsche ich dieses Mal nur 20 Finger von Kinderhänden. Ihr seht, dass ich euch für eure Treue belohne. Ich habe gesprochen. Das war Die Rachekönigin. Hörspiel von Tove Granqvist. Aus dem Schwedischen von Jutta Zimmer. Sessa Katinka Heise. Königin Marianne Lochert. König Matthias Ponier. Beata Marianne Weber-Riedel. Die Lehrer Bente und Henrik. Andrea Hörnke-Tries und Markus Hoffmann. Der Psychologe Gunther Krämer. Sessas Mutter Marianne Moser. Ton und Technik Uli Speicher und Annette Mattheis. Regieassistenz Erik Stein. Regie Alexander Schumacher. Sie hörten eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1995.